Die Krise ist nicht irgendwo ganz weit weg. Sie passiert direkt vor unseren Augen. Mit diesen Worten reagierte die EU-Kommission auf das jüngste Flüchtlingsdrama mitten in Europa, das sie schockierend nennt. Abermals muss sich Europa nun die Frage gefallen lassen, warum kann so etwas im 21. Jahrhundert auf dem Territorium eines Friedensnobelpreisträgers passieren? Und warum entsteht der Eindruck, dass Europa nicht europäisch handelt, wenn es um Flüchtlinge geht? Europa heeft ook te lang erover gedaan om te reageren. Europa hat viel zu lange gebraucht, um auf das Problem zu reagieren, gibt EU-Kommissionsvizepräsident Timmermans jetzt zu. Wobei er, wenn er Europa sagt, nicht Brüssel und seine eigene Behörde meint. Unsere Vorschläge liegen seit Mai auf dem Tisch, ruft der EU-Kommissar noch einmal in Erinnerung. Aber die sind noch nicht beschlossen. Das können letztlich nur die EU-Länder selbst tun. Um nur zwei Beispiele zu nennen, die Kommission wünscht sich unter anderem eine gemeinsame Liste sogenannter sicherer Drittstaaten, in die Asylbewerber zurückgeschickt werden können. Und es muss eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten geben, so Timmermans im öffentlich-rechtlichen Sender VRT in Belgien. Noch vor zwei Jahren war Berlin gegen einen Schlüssel, nach dem Schutzsuchende auf die einzelnen EU-Länder verteilt werden könnten. Jetzt, wo deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland gelangen, ist die Bundesregierung wie Brüssel sehr dafür. Der Druck auf die EU-Staaten, zu einer europäischen Lösung, die Migranten betreffend, zu kommen, dürfte nun eher noch zunehmen. Seine Behörde jedenfalls, betonte Kommissionschef Juncker, sei nicht der bremsende Faktor in diesem Fall. Wir sind eigentlich am Drücker. Einige haben das noch nicht bemerkt, werden das aber schnellstens bemerken, wenn sie Ja oder Nein sagen müssen zu den Vorschlägen der Kommission, die seit Mai vorliegen. Gegen Schlepperbanden im Mittelmeer hat die EU ja bereits begonnen vorzugehen. Vorerst jedoch beobachtet sie nur die Fahrtrouten ihrer Schiffe. Der zuständige Befehlshaber wünscht sich jedoch offenbar eine baldige Ausweitung der Mission. Wie aus EU-Kreisen verlautet, erntete er dafür auf einer Sitzung von den Mitgliedstaaten überwiegend positive Reaktionen. Auch wenn damit bislang noch nichts entschieden ist, gut möglich, dass die EU in den nächsten Wochen den Kampf gegen die Schleuser verschärft, indem sie zum Beispiel deren Boote stoppt und die Menschenschmuggler der Polizei übergibt.